Epitaph als Epilog aus Morgenrot klabunt die Tage dämmern von Klabunt. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Epitaph als Epilog für Pri. Hier ruhen 27 Jungfrauen aus Stralsund. Denen ward durch einen Interpreten des Dichters neueste Dichtung kund. Die hat die empfindsamen Mädchenherzen so sehr begeistert, dass auch nicht eine mehr ihr Gefühl gemeistert. Man hängte sich teils auf, teils ging man in die See. Nur eine ging zum Dichter selbst, und zwar aufs Kanapee. Ende von Epitaph als Epilog. Ende von Morgenrot, Klabunt, die Tage dämmern von Klabunt.